Hierauf haben wir dich auf eine Richtung in der Angelegenheit der Religion festgelegt. So folge ihr und folge nicht den Neigungen derjenigen, die nicht Bescheid wissen.